Könnte Sie der Job reizen? Machen Sie ihn mir verlockend. Also gut. Zunächst einmal, Vater und Sohn brauchen Sie mehr als Sie, Vater und Sohn. Hervorragend. Nein, im Ernst. Jemand muss dringend für etwas Luft und Licht in Ihrem Mausoleum sorgen. Sie kriegen wohl Prozente. Sie zahlen wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Arbeitslosenunterstützung. Schon besser. Und er bringt Sie, Lindy, von der Straße weg, der Job. Weniger gut. Ich strolche gern herum. Also schließlich, wenn Sie annehmen, dann tun Sie mir einen persönlichen Gefallen. Ah, darüber würde ich gern noch mehr hören. Nicht im Moment, später. Also, was meinen Sie? Ich weiß nicht, Steve. Na, überlegen Sie mal, Sie sehen tagtäglich den großen Jimmy Morton. Hallo. Hallo, Lindy. Ich muss mich erst wieder fangen. Mir ist schwindelig geworden bei der Aussicht. Los, Lindy, was sagen Sie? Warum nicht? Na, enorm. Sie wissen, wo das Haus ist? Haha. Okay, kommen Sie gleich. Ich kam gerade noch zurecht zu Delias großem Abgang. Sie schritt langsam zu unhörbarer Begleitung die Treppe herab. Ganz Oper. Was gibt's da zu starren? Der Trommelwirbel fehlt. Sie sind wirklich ein besonders Gescheiter, was, Mr. Gardiner? Antworten wissen Sie immer, aber wissen Sie auch die richtigen Fragen? Vielleicht gäbe es ein paar, die Sie mal stellen sollten hier.